Das Blatt fällt vom Baum aus sehr großer Höhe, erfasst von den Kräften einer Windböe. Segelt es langsam mal hin und mal her, mal fällt es nur leicht, mal fällt es schwer. Der Schwerkraft zu Füßen gewinnt es an Fahrt, völlig von Sinnen und mit Urkraft gepaart. Letztes Zucken, eine letzte Gebärde, der kraftvoller Kraft auf die Erde.